Homer. Ilias. Menin aide thea, peleia deo Achilleos, ulomene, hemyria chaios alge eteken, polas diftimus psychas aidi proiapsen, heroon. Autoste loria teuche kynesi, oino oisi te daita, Dios deteleto bule, exude ta prota diaste tenerisante, atreides te anaxandron kai Dios Achilleus. Erster Gesang. Pest im Lager. Zorn des Achilleus. Singe vom Ingrim Göttin, des Peleus Sohnes Achilleus, vom Verfluchten, der zahllose Schmerzen schuf den Achaiern und viele kraftvolle Seelen der Helden vorwarf dem Hades, aber sie selbst zu Beutestücken machte, den Hunden und den Vögeln zum Schmaus. Zeus' Wille ging so in Erfüllung, von dem Punkt an, da sich die beiden streitend entzweiten, Atreus Sohn, der Gebieter des Heers und der edle Achilleus. Welcher der Götter nur ließ sie im Streit aneinander geraten? Letos und Zeus Sohn. Denn der, voll Zorn auf den König, löste im Lager aus eine Seuche. Es starben die Krieger, weil den Chryses, den Priester, beleidigt hatte des Atreus Sohn, denn der kam zu den schnellen Schiffen Achaias, um mit unendlichem Lösegeld freizukaufen die Tochter und hielt die Binde in Händen des sicheren Schützen Apollon an einem goldenen Stab und flehte zu allen Achaiern, doch zu den beiden Atriden am meisten, den Ordnern des Kriegsvolks. Ihr Atriden und anderen gutgeschienten Achaier, mögen die Götter euch geben, die den Olympos bewohnen, Priamos Stadt zu vernichten und heil nach Hause zu kommen. Mir aber lasst die Tochter frei, nehmt dafür das Lösgeld und scheut den Sohn des Zeus, den sicheren Schützen Apollon. Da rieten beifällig alle anderen Achaier, dem Priester Scheu zu bezeigen und das prächtige Bußgeld zu nehmen. Nicht gefiel dies jedoch dem Atreus Sohn Agamemnon, sondern er jagte ihn fort und beschied ihm die kräftigen Worte, »Dass ich dich, Alter, ja nicht bei den bauchigen Schiffen hier treffe, sei es jetzt, da du noch säumst, oder später, falls du zurückkämst, denn nichts nützte dir dann weder Stab noch Binde des Gottes. Die aber geb ich nicht frei. Erst kommt über sie noch das Alter drüben in unserem Haus in Argos, fern von der Heimat, wo sie am Webstuhl wirkt und Gefährtin ist meines Lagers. Geh denn, reize mich nicht, damit wohlbehalten du heimkommst.« So sprach er, und der Alte erschrak und gehorchte dem Drohwort und schritt schweigend entlang am Ufer des tosenden Meeres. Und als er weit sich entfernt, da betete innig der Alte zu Apollon, dem Herrn, dem Sohn der lockigen Leto. »Höre mich, Silberbogner, der du dich schützend vor Chryse stellst und die heilige Killa und machtvoll auch Tenedos leitest, Smintos. Hab ich dir je überdacht den lieblichen Tempel oder dir je verbrannt die fetten Schenkel von Stieren oder von Ziegen, so erfüll nun auch mir dies Begehren. Mit deinen Pfeilen lass büßen die Danaer für meine Tränen.« Also sprach er betend. Ihn hörte Phoibos Apollon und schritt herab von Olympos Gipfeln, grollend im Herzen, über den Schultern den Bogen und ringsum verschlossenen Köcher. und es klirrten die Pfeile an des zürnenden Schultern, während er ausschritt und der finsteren Nacht gleich dahinzog. Abseits der Schiffe setzte er sich dann und schnellte den Pfeil ab, und ein entsetzliches Sirren erklang vom silbernen Bogen. Maultiere griff er als erstes an und fußflinke Hunde, dann aber, gegen sie selbst die spitzigen Pfeile gerichtet, schoss er und schoss. Stets brannten zuhauf die Feuer der Toten. Schon 9 Tage durchzischten das Heer die Geschosse des Gottes, aber am 10. berief Achilleus das Heer zur Versammlung. Hera gab es ihm ein, die Göttin mit hellweißen Armen, denn um die Danaer sorgte sie sich, als sie sah, wie sie starben. Doch als sie sich versammelt und beieinander nun waren, da stand auf und sprach unter ihnen der schnelle Achilleus: Atreus Sohn, wir werden, zurückgeschlagen, so denk ich, wieder nach Hause kehren, falls wir dem Tod noch entrinnen, da ja zugleich der Krieg und die Pest die Achaier bezwingen. Doch auf, fragen wir einen der Seher oder der Priester oder auch Träumedeuter, kommt doch von Zeus auch der Traum her, der uns sage, weshalb so erbittert ist Phoibos Apollon, ob er wohl Anstoß nimmt am versäumten Gelübde, an Opfern, oder ob er den Fettdampf von Lämmern und trefflichen Ziegen gutheißt und gewillt ist, von uns abzuwehren das Unheil. So sprach er und setzte sich hin. Unter ihnen erhob sich Kalchas, Testors Sohn, der weitbeste der Vogelflugdeuter, der, was ist und was sein wird, wusste und was zuvor war, und der den Danaer Schiffen den Weg nach Troja gewiesen, Kraft seiner Seherkunst, die ihm Phoibos Apollon verliehen. Gutes sinnend ergriff er das Wort und sagte vor ihnen: O Achilleus, du heißt mich, Zeus Geliebter, zu deuten diesen Ingrim Apolls, des von fern hertreffenden Herrschers. So will ich also denn reden, du aber vernimm es und schwör mir, ganz gewiss mir von Herzen mit Worten und Händen zu helfen. Denn ich glaube, den Mann zu erzürnen, der hoch angesehen Argos Männer beherrschte und dem die Achaier gehorchen. Mächtiger ist ja ein König, der zürnt dem geringeren Manne, denn würgt er den Zorn auch am selben Tag noch hinunter, hegt er doch den Groll auch hernach noch, bis er gekühlt ihn in seiner Brust. Doch du bedenke, ob du mir Schutz gibst. Ihm erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus: Fasse nur Mut, sag den Spruch der Götter, der dir bekannt ist. Denn bei Apollon, dem Zeusgeliebten, zu welchem du, Kalchas, betest, so oft du den Danaern Göttersprüche ans Licht bringst, keiner, solange ich bin und auf Erden das Licht noch erblicke, wird bei den bauchigen Schiffen sich schmerzvoll an dir vergreifen, unter den Danaern allen, und nenntest du selbst Agamemnon, der sich jetzt im Heer weitaus der Beste zu sein rühmt. Da fasste also Mut und sprach der untadlige Seher: Nicht an versäumten Gelübden nimmt Anstoß er, nicht an Opfern, vielmehr des Priesters wegen, den Agamemnon gekränkt hat, dem er die Tochter nicht freigab und dessen Bußgeld er abwies. Drum gab Leiden der sichere Schütze und wird sie noch geben. Und nicht wehrt er den Danaern ab das schmähliche Unheil, eh man nicht hergibt dem Vater das lebhaft blickende Mädchen, ohne Kauf, ohne Lösegeld, und ein heiliges, großes Opfer nach Chryse führt. Das könnte vielleicht ihn versöhnen. So sprach er und setzte sich hin. Unter ihnen erhob sich Atreus Sohn Agamemnon, der weithin gebietet, der Heros, voller Unmut. Mit Zorn war sein ringsum düstertes Zwerchfell mächtig gefüllt, seine Augen glichen loderndem Feuer. Und zu Kalchas sprach er zuerst mit drohenden Blicken: »Unglücksprophet, Beglückendes hast du noch nie mir verheißen. Immer ist es dir lieb, im Herzen das Schlimme zu künden. Nie jedoch sprachst du ein gutes Wort, hast nie eins verwirklicht. Auch jetzt unter den Danaen sprichst du als göttlicher Seher. Darum bereite der sichere Schütze ihnen die Leiden, weil ich für die Tochter des Chryses das prächtige Bußgeld anzunehmen verwarf, da ich sie viel lieber behalten möchte zu Haus. Ziehe ich sie ja selbst der Ehegattin Klytaimestra vor, denn sie steht nicht zurück hinter dieser, nicht an Gestalt noch an Wuchs, an Verstand oder Werken der Hände, aber auch so will zurück ich sie geben, wenn dies denn so besser. Möchte ich doch lieber, das Kriegsvolk ist heil, als dass es zugrund geht. Doch rasch besorgt ein Ehrengeschenk mir, dass ich nicht einzig von den Argäern ohne Geschenk bin, denn dies wäre nicht schicklich. Seht ihr doch alle, mir kommt meine Ehrengabe abhanden. Ihm erwiderte drauf der fußschnelle, edle Achilleus: Ruhmreichster Atreus Sohn, an Besitzgier unübertroffen. Wie sollen dir ein Geschenk denn die mutbeseelten Achaier geben? Wir wissen ja nirgends viel Beute gut angesammelt, sondern was wir aus den Städten erbeuteten, kam zur Verteilung. Nicht geht es an, dass die Männer dies einziehen und wiederbringen. Nein, gib du jetzt diese dem Gott hin. Jedoch wir Achaier werden Ersatz dir leisten, dreifach und vierfach, wenn Zeus uns irgendwann gönnt, die Stadt Troja, die Mauergeschützte, zu schleifen. Ihm erwiderte darauf der Oberherr Agamemnon: Suche doch nicht, so tapfer du bist, gottgleiche Achilleus, derart zu schwindeln. Du wirst mich nicht hintergehen noch beschwatzen. Willst du, dass du selber ein Ehrengeschenk hast, ich aber nur so sitze und darbe und heißt mich zurück, sie zu geben? Ja, wenn ein Ehrengeschenk die mutbeseelten Achaier geben nach meinem Sinn, so dass vollen Ersatz es mir bietet. Geben sie es aber nicht, so werde ich es selber mir nehmen. Entweder deins oder Ajas Geschenk oder das des Odysseus hole ich mir. Der wird wohl zürnen, zu dem ich dann komme. Doch wahrhaftig, das lasst uns auch später nochmals bedenken. Los jetzt! Ziehen wir ein schwarzes Schiff in die göttliche Salzflut, sammeln wir sorgfältig Ruderer und laden wir Rinder zum Opfern, 100 ins Schiff und lassen an Bord wir steigen des Chryses rotwangige Tochter. Einer sei Führer, ein Ratsmann, Ajas oder Idomeneus oder der edle Odysseus oder auch du, Pelide, gewaltigster aller der Männer, dass du den sicheren Schützen uns durch Opfer beschwichtigst. Finsteren Blicks sprach da zu ihm der schnelle Achilleus: Ha, du von Unverschämtheit umfangener, auf Vorteil erpichter, wird einer froh dir aufs Wort noch gehorchen von den Achaiern, gilt's einen Gang zu tun oder kraftvoll mit Männern zu kämpfen? Denn nicht der Troer wegen, der Lanzenschwingenden, kam ich hierher, um zu kämpfen, sie taten mir gar nichts zuleide. Niemals trieben sie je meine Rinder mir fort oder Pferde, und nie in der fruchtbaren Männer nährenden Phthia merzten sie aus mir die Feldfrucht. Liegt doch gar vieles dazwischen, schattenreiche Gebirge sowie die tosende Meerflut. Nein, dir, Unverschämtester, folgten wir, dir zu gefallen, um Menelaos Ehre zu wahren, und deine, du Hundsaug, gegen die Troer. Das kümmert dich nicht, schert dich nicht im Geringsten. Mir das Ehrengeschenk persönlich zu nehmen, das drohst du, um das ich viel mich bemüht, bis Achaias Söhne mir's gaben? Dabei hab nie ich, Gleich dir, ein Geschenk, so oft die Achaier eine dicht besiedelte Stadt der Troer zerstören, sondern die Hauptlast des mächtig tobenden Krieges, die tragen meine Hände. Doch kommt es dann zur Teilung der Beute, ist dein Geschenk viel größer. Doch ich mit einem geringen Lieben ziehe ab zu den Schiffen, ermattet vom Kämpfen. Nun aber geh ich nach Phthia, denn weitaus lohnender ist es, heim mit den Schiffen zu ziehen, den Gekrümmten. Nicht bin ich gesonnen, hier als Missachteter dir Besitz und Reichtum zu häufen. Ihm erwiderte drauf Agamemnon, der Herrscher der Männer: Fahre nur ab, wenn dein Herz dich drängt. Ich mag dich nicht bitten, mir zuliebe zu bleiben. Denn bei mir sind noch andere, die mich ehren werden, vor allem Zeus, der auf Rat sind. Der Verhaßteste bist du mir von den Fürsten, die Zeus nährt. Immer hast du nur Lust an Hader, an Kriegen und Schlachten. Wenn du überaus stark bist, hat dies wohl ein Gott dir verliehen. Fahre nach Hause mit deinen Schiffen und deinen Gefährten, herrsche über die Myrmidonen. Keine Beachtung schenke ich dir, und nicht schert mich dein Grollen. Doch hör meine Drohung. Wie die Chryseis mir nun wegnimmt Phoibos Apollon, und ich sie heim mit meinem Schiff und meinen Gefährten schicke, so hol ich mir selber in meine Baracke des Briseus rosenwangige Tochter dein Ehrengeschenk, dass du einsiehst, wie hoch ich über dir stehe, und auch jeden andern es schaudert, auf eine Stufe mit mir sich zu stellen und gleich sich zu dünken. So sprach er. Den Peliden durchfuhr ein Schmerz, und es schwankte nun in seiner behaarten Brust das Herz hin und her ihm, ob er, das scharfe Schwert von der Hüfte sich reißend, die andern alle aufjagen solle und den Atriden erschlagen, oder stillen den Zorn und zähmen den inneren Aufruhr. Während er dieses bedachte in seinem Verstand und im Herzen, und er das Schwert aus der Scheide schon zückte, da nahte Athene her vom Himmel, gesandt von Hera, der Göttin mit weißen Armen, die um beide zugleich, sie liebend, besorgt war. Und sie trat hinter ihn und ergriff den Peliden am Blondschopf, ihm alleine erscheinend und keinem anderen sichtbar. Und es erschrak Achilleus und wandte sich um und erkannte Pallas Athene sogleich. Ihre Augen erstrahlten ihm furchtbar. Und er begann und sprach zu ihr die gefiederten Worte: Zeus, Kind des Trägers der Ägis, warum bist du wiedergekommen? Ist's, um zu sehen die Frechheit des Atreus Sohns Agamemnon? Aber ich sag's frei heraus und denke, das wird sich erfüllen. Durch seinen Hochmut wird er noch einmal das Leben verlieren. Zu ihm sprach da die funkeläugige Göttin Athene: Einhalt zu tun deiner Wut bin ich vom Himmel gekommen, falls du mir folgst. Es schickt mich Hera, die Göttin mit weißen Armen, die um euch beide zugleich in Liebe besorgt ist. Aber auf, lass ruhen den Streit und zücke das Schwert nicht. Freilich mit Worten schimpfe ihn aus, wie es dir in den Sinn kommt. Denn so sag ich's heraus, und gewiss wird sich dies auch erfüllen. Dreimal so viele glänzende Gaben empfängst du dereinst noch wegen der heutigen Kränkung. Du halte an dich und gehorch uns. Ihr erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus: Not tut es, Göttin, euer beider Wort zu befolgen, ist man auch tief im Herzen ergrimmt, denn so ist es besser. Wer den Göttern gehorcht, den pflegen sie gern zu erhören. Sprach's und hemmte die wuchtige Hand am silbernen Schwertgriff, stieß in die Scheide zurück das große Schwert und gehorchte willig Athenes Geheiß. Sie aber schritt zum Olympos, in Zeus des Ägisträgers Palast zu den anderen Göttern. Doch der Pelide sprach von neuem mit ruppigen Worten den Atriden an und ließ seinen Zorn noch nicht ruhen. Weintrunkner du, mit dem Blick eines Hunds und dem Herz eines Hirsches, niemals zum offenen Kampf dich zu wappnen, zugleich mit den Truppen, noch dich auf die Lauer zu legen, mit den besten Achaiern hast du im Herzen gewagt. Das erscheint dir als Grauen des Todes. Ja, viel lockender ist es im weiten Heer der Achaier, dem, der dir widerspricht, die Ehrengeschenke zu nehmen. Volksbesitz fressender König, denn Jämmerlingen befiehlst du. Sonst hättest du, Atride, zum letzten Mal heut mich verunglimpft. Aber ich sag's dir heraus und schwör den mächtigen Eid drauf. Wahrlich, bei diesem Stab hier, der niemals mehr Blätter und Äste treibt, nachdem seinen Schnitt er hinter sich ließ in den Bergen und nicht wieder grünt, denn ringsum schabte das Erz ihm ab, die Blätter und Rinde. Nun tragen die Söhne Achaias ihn in den Händen als die Pfleger des Rechts, die von Zeus her uns die Satzungen wahren. Dies sei dir der mächtige Eidschwur. Einst werden sich nach Achilleus die Söhne Achaias noch sehnen, allesamt. Dann wirst du nicht helfen können, so sehr du trauerst, wenn unter Hektors des männermordenden Händen viele fallen. Du aber wirst tief im Innern voll Unmut dich zernagen, da du den besten Achaier nicht ehrtest. So also sprach der Pelide und warf das Zepter zu Boden, das mit Goldbeschlägen verzierte, und setzte sich selber.